Kundgabe 1037. Empfangen durch Bertha Dudde am 5.8.1939. Niemand kann zweien Herren dienen. Der das Leben liebt, schafft sich selbst den Tod. Und der es willig dahingibt, wird leben in Ewigkeit. Es ist das irdische Leben doch nur das Vorstadium für die Ewigkeit. Und wenn ihr nun das irdische Leben nicht lassen wollt, gilt eure Liebe noch zu sehr den irdischen Dingen, und ihr könnet mit solcher Liebe im Herzen nicht selig werden. Vermöget ihr doch nicht das Herz dem Geistigen zu öffnen und also auch kein geistiges Leben zu führen. Doch geistiges Leben ist der Inbegriff der Seligkeit. Nehmet einen völlig unbrauchbar gewordenen Behälter und gebet Wasser hinein. So wird eure Mühe eine vergebliche sein, das Wasser darin zu behalten. Desgleichen ist auch der geringste Widerstand hinderlich, soll das Wasser durch eine feinste Öffnung hindurchgeleitet werden. Und nun betrachtet ein dem irdischen Leben voll zugewandtes Herz. Es kann vernehmen noch und noch geistige Wahrheiten. Es werden diese nicht in ihm hängen bleiben können, sondern vertönen, ohne gehört zu werden. Und ebenso kann die geistige Wahrheit nicht eindringen in des Menschen Herz, so der Eingang zu ihm durch Hindernisse, welche sind irdische Lockungen und Reize der Welt, versperrt ist. Und es kann wieder ohne geistige Wahrheiten die Seele des Menschen nicht reifen, denn es braucht die Seele solche als geistige Nahrung, während alle irdische Erfüllung nur Nahrung des Körpers ist. Jedoch ist mit dem Tode der Körper hinfällig, also nur die Seele für das Leben in der Ewigkeit bestimmt. Diese ist nun verkümmert und nahezu leblos, so der Mensch nur das Erdenleben liebt und Erfüllung dessen begehret hat. Wer seinen Leib dahingibt aus Liebe zu mir, der wird das ewige Leben haben. Und nicht wie die Welt euch gibt, so gebe ich euch. Es sind diese Worte des Herrn richtunggebend für das Leben auf Erden. Das, was ihr erstreben sollt, ist nicht zu vergleichen mit den Freuden der Welt. Ihr sollt nicht eurem Leib dienen und jegliches Verlangen erfüllen, denn dieser Leib geht dahin. So ihr jedoch alles, was des Leibes Begehren bedeutet, aufopfert dem Herrn und Heiland, so ihr das körperliche Leben hinten anstellt und nur des Lebens der Seele auf Erden gedenket, werden euch dereinst himmlische Freuden bereitet, und das, was ihr hingebt, wird euch tausendfach vergolten werden. So ihr aber glaubet, beides zugleich tun zu können, so ihr glaubet, der Welt dienen und gleichzeitig der Seele geistige Nahrung zukommen lassen zu können, so rufet euch der Herr zu. Niemand kann zweien Herren dienen. Der sich der Erde zuwendet und ihrer Lust, findet den Weg nicht nach oben. Der die Welt begehret, ist Diener dessen, der euch herabzuziehen versucht. Und ihr könnet nicht zur Höhe gelangen und Gott dem Herrn dienen zu gleicher Zeit. Denn ihr stehet dann selbst im Widerspruch zu dem, was ihr tun sollt, sowohl nach oben als auch nach unten. Der Fortschritt im Geistigen erfordert den Verzicht auf alles Weltliche. Und so ihr in die Lage kommt, vor beides gestellt zu werden und euch zu entscheiden, so ist es nun euer freier Wille, was ihr wählet. Jedoch niemals ist es möglich, einen Kompromiss zu schließen und also dem himmlischen Vater das Ansinnen zu stellen, ein Streben nach beiden Seiten zu billigen. Es muss sich der Mensch entscheiden, aus eigenem Antrieb, den Weg nach oben zu wählen und die Welt dahin zu geben, oder im Verlangen nach der Welt den Untergang seiner Seele in Kauf nehmen und somit für das ewige Leben in Herrlichkeit verloren zu sein. Und darum ist es unvergleichlich besser, zu darben im Erdenleben und auf alle irdischen Freuden zu verzichten, als ewig ausgestoßen zu sein von himmlischer Lust und Seligkeit. Amen.